gar nicht der Rede wert. Das Mixtape, eine Nummer zu groß. First things first, Karnes Dex Underdog. Ich bleib cool, zeig keine Gefühle, denn ich weiß, dieses Game beruht auf einer einzigen Lüge, verarscht. Doch wenn anderen, ich fühl mich missverstanden und umgeben von falschen Schlangen und Ignoranten. Doch so schnell bringt mich nichts zum Schwanken, nicht solange ich in der Lage bin, noch einen Hit zu landen. Ehrlich, manchmal wünsch ich mir ein anderes Leben, denn meine wahren Freunde kann ich an der Hand abzählen. Es gibt ne Menge Jungs, die kommen und meine Hände schütteln, doch sobald ich mich umdrehe, fallen sie mir in den Rücken. Wenn du ein Problem hast, dann sag es doch, Bitch, oder ist es so, dass du nicht mehr Courage besitzt? Selbst nicht die Eier haben, um etwas anzustarten. Doch bei mir Trittbrett fahren und ich mal Danke sagen. Am besten du löscht meine Nummer aus dem Telefon, ruf mich nicht mehr an, und dann kriegst du Weltenlohn. Liegt es an mir oder an meinen Songs? Was passiert, Mann, wie ist es so weit gekommen? Liegt es an mir oder laberst du Kacke? Wenn du nichts zu sagen hast, dann pssst, halt deine Klappe. Liegt es an mir? Vielleicht, ich weiß es nicht, doch bevor du noch was sagst, hörst mal meine Sicht. Ich hab schon einmal gesagt, jeder von uns schaufelt sein eigenes Grab. Yo, ich sag oft das Gleiche, verstrick mich oft in Widersprüchen. Ich labe oft Scheiße und bring Weisheiten, die niemand nützen. Ich bin schwer zu verstehen, ich bin kein leichter Mensch. Ich hab ne ganze Menge seltsamer Ideen und Meinungen. Geschweige denn mein Sarkasmus, ich verliere oft die Fassung. Und meine Arroganz ist ein weiterer Schwachpunkt. Es gibt bestimmt tausend Gründe, mich zu haten, aber in Wahrheit wünschte dir mein Leben, also was? Sag nur, meine Tracks sind kacke, es ist sinnlos zu versuchen, es allen recht zu machen. Die einen haten, die anderen wollen ein Foto mit mir, und das ist gut so. Mein Rap polarisiert, ich hab nicht vor, mein Image zu wechseln. Wenn du nichts zu sagen hast, lass die Kritik lieber stecken. Mein Motto ist fuck it, immer schön lächeln, denn du Punk kannst dir echt alle fünf Finger abschlecken. Liegt es an mir oder an meinen Songs? Was passiert, Mann, wie ist es so weit gekommen? Liegt es an mir oder laberst du Kacke? Wenn du nichts zu sagen hast, dann pssst, halt deine Klappe. Liegt es an mir? Vielleicht, ich weiß es nicht, doch bevor du noch was sagst, hörst mal meine Sicht. Ich hab schon einmal gesagt, jeder von uns schaufelt sein eigenes Grab. Gib mir noch den letzten Beat. Dankeschön.